B. Hören Sie zu und sprechen Sie nach. Hallo, Herr Andres. Wo sind Sie denn? Hallo? Herr Andres? Wo sind Sie denn? Oh, Entschuldigung, Frau Marquardt. Ich bin zwischen Hildesheim und Hannover. Wir haben viel Verkehr. Oh, Entschuldigung, Frau Marquardt. Ich bin zwischen Hildesheim und Hannover. Wir haben viel Verkehr. Wir warten seit einer Stunde. Wann kommen Sie denn? Wir warten seit einer Stunde. Wann kommen Sie denn? Ich bin gegen 10 in Hannover. Tut mir leid. Ich bin gegen 10 in Hannover. Tut mir leid. Dann warten wir. Gute Fahrt. Dann warten wir. Gute Fahrt.